sich der blutige Krieg in Tschetschenien, Protesten, Krawallen und zerstörten Häusern, nationalistischen Rechtspartei, die Höhe der Arbeitslosenhilfe richtet sich, Impressum, der linke Medienspiegel auf Radio Korax. Medienspiegel. Im September beginnen wir mit der EU-Abschottungspolitik und der Brandkatastrophe im Lager Moria, wo 13.000 Geflüchtete auf Lesbos festgehalten werden. Kommen dann zur Militarisierung der Atompolitik, danach zur WHO und einem Corona-Impfstoff, die wir abschließend zu den sogenannten Corona-Leugnern kommen. Unser erster Text im linken Medienspiegel im September ist die Pressemitteilung von Pro Asyl vom 9. September. Sie ist aus demselben Grund geschrieben, aus dem auch Tausende auf die Straßen der BRD gingen und forderten, dass endlich das Lager Moria evakuiert wird. Das Lager Moria ist nun abgebrannt. In ihm wurden 13.000 Menschen seit Jahren festgehalten, damit sie nicht weiter in die EU reisen können. Moria befindet sich auf der Insel Lesbos. Und die Pressemitteilung von Pro Asyl heißt Katastrophe von Moria. Soforthilfe und Evakuierung jetzt. Moria ist weitgehend niedergebrannt. Tausende Schutzsuchende sind obdachlos und ohne Versorgung. Pro Asyl fordert einen konzertierten europäischen Rettungsplan, die sofortige Evakuierung der Flüchtlinge und die Aufnahme in Deutschland und anderen europäischen Staaten. Jetzt. Am Dienstag, den 8. September, sind mehrere Feuer im EU-Hotspot Moria und in der umliegenden Zeltstadt ausgebrochen. Über 70% des Lagers auf der griechischen Insel Lesbos sind bereits zerstört. Im Laufe des Mittwochs brachen immer wieder neue Brände aus. Es kam vereinzelt zu Explosionen. Rund 12.500 Schutzsuchende, darunter über 4.000 Kinder, sind obdachlos und ohne jegliche Versorgung komplett auf sich allein gestellt. Schutzsuchende berichten unserem Refugee Support Aegean Team vor Ort, dass sie ohne Wasser und Nahrung seien. Unsere Anwältin Natassa Stracini: Die Flüchtlinge wissen nicht wohin. Moria ist abgebrannt. Sie haben ihre letzten Habseligkeiten verloren. Polizeieinheiten hindern sie, sich der Stadt Mytilini zu nähern. Versuche, ihnen unmittelbare Hilfe zukommen zu lassen, scheitern aktuell an der brachialen Abriegelung durch die Polizeikräfte. Zwischen Polizeibarrikaden sitzen Flüchtlinge auf der Straße. Diese Katastrophe ist eine direkte Folge der menschenverachtenden Politik der Europäischen Union und ihrer Mitgliedstaaten. Was ist jetzt zu tun? Wir erwarten die gleichen Maßnahmen, wie wenn sich über 10.000 europäische Touristinnen und Touristen in akuter Gefahr befänden. Temporäre Unterbringungen müssen geschaffen, die Essens- und Wasserversorgung sofort sichergestellt, medizinisches Personal muss eingeflogen werden, nicht irgendwann, sondern sofort. Zugleich ist eine Luftbrücke zu organisieren, um die Schutzsuchenden möglichst schnell nach Deutschland und in andere europäische Länder auszufliegen. Katastrophenhilfe jetzt. Um die verzweifelten Schutzsuchenden kurzfristig zu versorgen, muss der europäische Katastrophenschutz aktiviert werden. Anstatt Schutzsuchende im Umfeld von Moria mit Polizeigewalt unter freiem Himmel festzusetzen, muss die Erstversorgung der Menschen gewährleistet werden. Sofortiger Beginn der kompletten Evakuierung. Die humanitären Zustände in Moria und den anderen Hotspots auf den griechischen Inseln hätten schon vor dem Brand zur Auflösung der Lager führen müssen. Die dramatische Zuspitzung auf Lesbos macht klar: Die Schutzsuchenden von den griechischen Inseln müssen evakuiert werden. Eine Katastrophe diesen Ausmaßes kann nicht mit Minimallösungen wie einem Transfer von 400 unbegleiteten Minderjährigen auf das griechische Festland begegnet werden. Es braucht eine dauerhafte Lösung für alle Betroffenen und die heißt Aufnahme in anderen europäischen Ländern. Aufnahmebereitschaft der Kommunen nicht länger blockieren. Auf dem griechischen Festland sind bereits tausende Flüchtlinge obdachlos. Eine bloße Verlegung aller bisherigen BewohnerInnen von Moria auf das griechische Festland ist keine Alternative. In Deutschland haben sich mehrere Bundesländer und hunderte Kommunen zur Aufnahme von Geflüchteten bereit erklärt. Diese Bestrebungen dürfen durch das Bundesinnenministerium nicht mehr weiter blockiert werden. Rückblick: 6 Monate Isolation. Auf Lesbos folgt eine humanitäre Katastrophe der nächsten. Nachdem es erst Ende Februar 2020 zu gewaltsamen Ausschreitungen, Brandstiftung und Verhinderung der Anlandung von Schutzsuchenden gekommen ist, leben die Schutzsuchenden in Moria seit Mitte März unter Ausgangsbeschränkungen. Diese wurden als Corona-Präventionsmaßnahme angekündigt und seither immer wieder verlängert. Für die hier untergebrachten Flüchtlinge verschärft das die Lage ungemein. War zunächst die Insel ihr Gefängnis, hat sich dieses Gefängnis im März auf das Lager verkleinert. Am 2. September und nach Covid-19-Fällen in Lagern auf dem griechischen Festland und dem Hotspot Vial auf Chios erreichte die Pandemie auch das Lager Moria. Die Politik reagierte mit der kompletten Abriegelung des Lagers. 5 Jahre Moria, das traurige Symbol einer gescheiterten Politik. Refugee Support Agien und Pro Asyl dokumentieren seit Jahren die abscheulichen, entmenschlichenden und unsicheren Bedingungen, denen Flüchtlinge in Moria und anderen EU-Hotspots ausgesetzt sind. Das Konzept hinter diesen Lagern ist der EU-Türkei-Deal, auf dessen Grundlage Geflüchtete auf griechischen Inseln festgehalten und in die Türkei zurückgeschickt werden sollen. Dort gibt es für Flüchtlinge weder Schutz noch Perspektive. Die Türkei ist kein sicherer Staat für Flüchtlinge. Wer sich jetzt wundert, wie es dort zu einem solchen Inferno kommen konnte, hat offenbar monatelang, jahrelang weggeschaut und sollte jetzt nicht Krokodilstränen heucheln. Nicht in Brüssel, nicht in Berlin oder sonst wo in der EU, so Alexander Göbel in einem treffenden Kommentar für die ARD. Pro Asyl warnt entschieden davor, nur mit noch größerer Härte zu reagieren und als Reaktion Schutzsuchende einsperren zu wollen. Pläne zur Inhaftierung der Ankommenden liegen in der Schublade der griechischen Regierung. Auch die Pläne der Bundesregierung und der EU-Staaten sehen vor, die Asylverfahren an der Grenze in Haftlagern durchzuführen, mit dem Ziel, möglichst viele in angeblich sichere Drittstaaten zurückzuschicken. Europa braucht unter der deutschen EU-Ratspräsidentschaft einen grundlegenden Paradigmenwechsel hin zu einer menschenrechtsbasierten Politik. Jetzt. Ende September soll der New Pact on Migration der EU-Kommission vorgestellt werden, mit unmittelbaren Folgen für Geflüchtete auf den griechischen Inseln. Anstatt diese inhumane Politik fortzusetzen, braucht Europa unter der Ratspräsidentschaft von Deutschland einen grundlegenden Paradigmenwechsel hin zu einer menschenrechtsbasierten Politik. Jetzt. Von der EU-Abschottungs- und Entrechtungspolitik gegen Geflüchtete kommen wir zur Atompolitik und einem Artikel aus der Graswurzelrevolution der anarcho-pazifistischen Zeitung aus Münster. In ihrer September-Ausgabe gibt es neben vielen Artikeln zu Rassismus, Black Lives Matter und Denkmalstürzen auch den Artikel, den ihr jetzt hört. Dieser heißt »Im Schatten der Klimakrise – RWE, E.ON und die Militarisierung der Urananreicherung«. Wenn heute die Rede auf RWE und E.ON kommt, ist kaum noch von den Atomkonzernen RWE und E.ON die Rede. RWE steht zu Recht wegen seiner verheerenden Kohlepolitik massiv in der Kritik. E.ON versucht sich durch den Verkauf der Kohle und großer Teile der Atomsparte an Uniper, Fortum ein neues grünes Image zu geben. Doch im Schatten der sich ständig verschärfenden Klimakrise und der vielfältigen Proteste dagegen haben sich RWE und E.ON weiterhin Zugriff auf lukrative und gefährliche Atomgeschäfte gesichert. In Lingen und Gründremmingen betreibt RWE weiterhin zwei Atomkraftwerke. E.ON ist in Brockdorf und Grohnde AKW-Betreiber. Jeder Betriebstag in einem der Reaktoren sichert Schätzungen zufolge rund 1 Million Euro Gewinn. Gemeinsam sind RWE und E.ON darüber hinaus mit 1/3 der Anteile am Urananreicherer Urenco beteiligt. Und das führt nicht nur zu zivilen Risikoprojekten, sondern auch zu militärisch brisanten Vorhaben. In Deutschland betreibt Urenco bekanntlich in Gronau die einzige bundesdeutsche Urananreicherungsanlage. In den Niederlanden, Großbritannien und in den USA laufen 3 weitere Urananreicherungsanlagen. Die beiden anderen Anteilseigner sind der britische und der niederländische Staat. Über Urenco sind RWE und E.ON zudem an der Uranzentrifugenentwicklung der ETC unter anderem in Jülich beteiligt. Damit setzen beide Energiekonzerne langfristig auf Atomenergie, da die Urananreicherung vom Atomausstieg weiterhin ausgenommen ist. Und das alles geschieht unter der wohlwollenden Zustimmung der Bundesregierung, die die politische Aufsicht über Urenco hat. Schon im zivilen Bereich ist die Urananreicherung unverantwortlich. Die Belieferung für Schrottreaktoren wie Tihange oder Doel in Belgien oder die Versorgung der ukrainischen AKW auch nahe der Bürgerkriegsfrontlinie im Osten des Landes zeigen die Gefahren der zivilen Atomenergie auf. Bis 2011 belieferte Urenco den Fukushima-Betreiber TEPCO. Aktuell fasst Urenco und damit auch RWE und E.ON Fuß in der Krisenregion am Persischen Golf. Die Vereinigten Arabischen Emirate haben dieser Tage den ersten von 4 AKW-Blöcken am Persischen Golf in Betrieb genommen. Das angereicherte Uran in den Brennelementen stammt von Urenco. Es bedarf keiner großen Fantasie, sich Gefahrenszenarien in der Region auszumalen. Fast alle Länder befinden sich mit ihren Nachbarn entweder direkt oder über Stellvertreterkriege in militärischen Konflikten. Folgenreiche Anschläge sind eher die Regel als die Ausnahme. Und die neuen Atomkraftwerke werden von nun an zu den gefährdetsten Objekten gehören. Sie erhöhen damit das regionale Gefahrenpotenzial enorm. In der Presse war vielfach zu lesen, wie toll es doch sei, dass sich die Vereinigten Arabischen Emirate zur friedlichen Nutzung der Atomenergie verpflichtet haben, sogar Inspektionen erlauben und verbindlich auf eine eigene Urananreicherung verzichten. Doch die Frage ist, warum die Bundesregierung überhaupt den Einstieg von Urenco erlaubt hat und nicht zum Beispiel den Ausbau erneuerbaren Energien am Persischen Golf fördert. Als ein Grund wird dann gerne die Angst vor einem wachsenden Einfluss des russischen Atomkonzerns Rosatom genannt. Die Bundesregierung, RWE und E.ON fördern also international den Ausbau der Atomenergie, um Russland davon abzuhalten, dasselbe zu tun? Das ist Irrsinn. Interessanterweise haben Urenco und die Bundesregierung keine Skrupel, wenn es darum geht, Russland und Rosatom bei der billigen Entsorgung des Gronauer Uranmülls als verlässlichen Partner zu sehen. Letztlich geht es für Urenco und deren Anteilseigner natürlich um die Sicherung der Gewinnmarge. 300 Millionen Euro Dividende pro Jahr wollen erwirtschaftet werden. Und da sind neue Absatzmärkte, sprich neue AKW, sowie eine besonders kostengünstige Atommüllentsorgung entscheidende Grundlagen. Technische und politische Risikoszenarien rund um die belieferten AKW sowie die Verantwortung für den eigenen Atommüll sind da nur lästig und werden deshalb konsequent ausgeblendet. Aus diesem Grunde streckt Urenco mit Billigung von RWE, E.ON und der Bundesregierung anscheinend auch seine Fühler in die USA Richtung US-Militär aus. Bereits 2017 war bekannt geworden, dass Urenco gerne 2 AKW des AKW-Betreibers TVA in Wattsbar und Sequoia beliefern möchte, die als Nebenprodukt Tritium erzeugen, was wiederum für die Erneuerung der Atomwaffensprengköpfe in den USA benötigt wird. Überzeugende Dementis gab es dazu nie. Anfang 2019 dann der nächste Schlag. Urenco kündigte an, in den USA neues, bis zu 19,75% angereichertes Uran-235 herstellen zu wollen. Dieses sogenannte HALOI, High-Assay Low-Enriched Uranium liegt ganz knapp unterhalb der magischen 20%-Marke, ab der Uran offiziell als hoch angereichert gilt. Als Verwendungszweck wurden Forschungsreaktoren, unter anderem für die Medizin genannt. Doch der einzige potenzielle Kunde, der öffentliche Interesse bekundete, war das US-Militär. Auf Anfragen der Linken im Bundestag wich die Bundesregierung konsequent aus. Auch die Chefetagen von RWE und E.ON wollten die Entwicklungen auf den Jahreshauptversammlungen in 2019 und 2020 nicht kommentieren. Immerhin bestätigten die Konzerne und die Bundesregierung die Urenco-Pläne für den Neubau von mehreren hundert Minireaktoren mit diesem Halloi in Großbritannien, Kanada und eben den USA. Im Januar 2020 berichtete das US-Fachmagazin Physics Today dann, dass das Pentagon schon 2018 in einem Bericht den Einsatz von Halloi für militärische Minireaktoren untersucht hatte. Demnach hat Urenco dem Pentagon angeboten, innerhalb von nur 5 bis 7 Jahren solche Minireaktoren für insgesamt 300 bis 500 Millionen US-Dollar zur Verfügung zu stellen. Das ist erheblich günstiger als der einzig mögliche US-Konkurrent Centrus Energy, zumal dieser erst wieder eine eigene Urananreicherungsanlage bauen müsste. Interessant auch, was E.ON-Chef Tyson auf Fragen von kritischen Aktionärinnen auf der virtuellen Jahreshauptversammlung 2020 dazu ausführte. Die neuartigen Minireaktoren sollten netzunabhängig auch in entlegenen Gebieten operieren können. Das trifft exakt das Anforderungsprofil des US-Militärs für den Einsatz in Atom-U-Booten und für Kriegseinsätze in Wüsten- und Bergregionen rund um den Globus. Sowohl Tyson wie auch RWE-Chef Schmitz begrüßten ausdrücklich die Urenco-Pläne für Halloi-getriebene Minireaktoren. Auch die sogenannte Atomausstiegsbundesregierung findet an diesen drastischen zivilen wie militärischen Ausbauplanspielen nichts zu kritisieren. Doch die jetzt bekannt gewordenen Angebote von Urenco ans Pentagon und TVA widersprechen der Zivilklausel, die 1992 im Vertrag von Washington über den Bau einer Urenco-Urananreicherungsanlage in den UAA in Artikel 3 festgehalten worden waren. Friedliche Nutzung im Rahmen dieser Vereinbarung in die Vereinigten Staaten weitergegebene Zentrifugentechnologie, Ausrüstung und Bauteile, die Anlage des Kernmaterial in der Anlage, das durch den Einsatz dieser Technologie erzeugte besondere Kernmaterial, das durch die Nutzung solchen besonderen Kernmaterials erzeugten besonderes Kernmaterial, dürfen nur für friedliche, nicht explosive Zwecke benutzt werden. Warum drängen Urenco, RWE, E.ON und die Bundesregierung ungeachtet aller Zivilklauseln in den USA Militärmarkt? Die Antwort darauf scheint einerseits in der Logik des Markterfolgs von Urenco zu liegen, andererseits am international rückläufigen zivilen Atomenergiemarkt. Urenco hat nämlich erstens durch die technisch überlegene Zentrifugentechnologie die frühere US-Konkurrenz vom zivilen US-Atommarkt vollständig verdrängt. Damit ist der Urenco-Konzern, der in den USA als europäischer Konzern gilt und deshalb politisch teilweise misstrauisch beäugt wird, seit einigen Jahren der einzig mögliche Ansprechpartner für das US-Militär. Zudem gibt es auf dem zivilen Atomenergiemarkt nach Fukushima global kaum noch neue Abnehmer, während alte AKW nicht nur in Deutschland langsam, viel zu langsam abgeschaltet werden. Um also die eigenen Urananreicherungsanlagen weiter auszulasten, müssten neue Kunden gewonnen werden. In der Ukraine wurde dabei Rosatom vom Markt verdrängt. Die Vereinigten Arabischen Emirate sind seit Jahren der erste klassische Atomkraft-Neueinsteiger. Bleibt der Sprung in den militärischen Sektor, verbunden mit dem Bau eigener, kleiner, mobiler Minireaktoren. Diese Gemengelage macht die jetzige Militarisierung von Urenco so gefährlich, weil sie einer inneren Marktlogik folgt und keinerlei technische wie politische Risikoabwägung mehr erkennen lässt. Dass die Urenco-Anteilseigner RWE und E.ON sowie die Bundesregierung hier so klaglos mitmachen, zeigt, dass weder die wirtschaftliche noch die politische Aufsicht über Urenco funktionieren. Für die Bundesregierung scheint die nukleare Teilhabe durch das Vorhaben einer eigenen Urananreicherungsanlage mit dazugehöriger Zentrifugenentwicklungskapazität in Jülich im Vordergrund zu stehen. Auch möchte man vielleicht die jetzige US-Regierung nicht weiter verärgern, indem ihr der Zugang zur europäischen Urananreicherung für militärische Projekte verweigert wird. Für RWE und E.ON bedeutet die schleichende Militarisierung von Urenco jedoch auch indirekt den Einstieg ins Militärgeschäft. Aus klassischen Energiekonzernen werden so mittelbar auch Zulieferer des US-Militärs, wenn diese fatalen Urenco-Pläne nicht bald gestoppt werden. Aus klassischen Energiekonzernen werden so mittelbar auch Zulieferer des US-Militärs, wenn diese fatalen Urenco-Pläne nicht bald gestoppt werden. Im Münsterland gibt es schon seit vielen Jahren regelmäßige Proteste gegen die Urananreicherung. Ganz aktuell seit 2019 auch wieder gegen die unverantwortlichen Uranmüllexporte von Gronau nach Russland. Nachdem der Ostermarsch im April 2020 wegen Corona auf ein Mini-Format reduziert werden musste, demonstrierten am 9. August wieder 130 deutsche und niederländische Anti-Atom- und FriedensaktivistInnen mit einer Fahrrad-Sternfahrt zur Urananreicherungsanlage in Gronau aus Anlass des 75. Jahrestags der Atombombenabwürfe über Hiroshima und Nagasaki. Die Urananreicherung gilt weiterhin als der einfachste Weg zur Atombombe. Also bleibt die Forderung nach einer sofortigen Stilllegung der Urananreicherung in Gronau und der ETC in Jülich weiter ganz dringend auf der politischen Tagesordnung. Von der Graswurzelrevolution der Urananreicherung kommen wir im nächsten Artikel zu den Blättern für deutsche und internationale Politik. Dieser hat in der September-Ausgabe einen Artikel zu Covid-19 und der WHO. Den hört ihr jetzt. Die machtlose WHO, der Wettlauf um den Corona-Impfstoff. Die Covid-19-Pandemie versetzte der Welt den wahrscheinlich gravierendsten Schock der jüngeren Geschichte. Selbst in reichen Ländern sind Gesundheitssysteme mitunter völlig kollabiert. Welche dramatischen Folgen die Pandemie hingegen für ärmere Länder zeitigt, beginnen wir erst langsam zu begreifen. So warnt die Weltgesundheitsorganisation, WHO, bereits vor einer Hungerpandemie. Längst sind Impfprogramme zusammengebrochen, die vor allem Kinder vor Infektionskrankheiten schützen, für die es vor Ort keine adäquaten Behandlungsmöglichkeiten gibt. Und schon jetzt ist absehbar, dass die reduzierten oder gar eingestellten Präventions- und Behandlungsprogramme zu steigenden Infektionszahlen mit Malaria, HIV, AIDS, Tuberkulose und anderen lebensbedrohenden Krankheiten führen werden. Jahrzehntelang hart erkämpfte Erfolge drohen zu zerfallen. Verstärkte Armut, Leid und Tod könnten für viele die Folge sein. Angesichts dessen fanden sich bereits Anfang Mai Regierungen aus der ganzen Welt virtuell zusammen, um ein Zeichen globaler Solidarität zu setzen. Gemeinsam mit der WHO riefen sie eine Plattform namens ACT-A, Access to COVID-19 Tools Accelerator, ins Leben, die die Forschung und Entwicklung, Produktion und Verteilung von Impfstoffen, Tests und Medikamenten voranbringen soll. Milliardenbeträge an öffentlichen Geldern wurden bereitgestellt. Bundeskanzlerin Angela Merkel und viele andere sprachen davon, dass Impfstoffe, Tests und Medikamente gegen Covid-19 globale öffentliche Güter seien und allen Menschen weltweit zugutekommen müssten. Die Zielsetzung schien ganz klar. Nur wenn auf der ganzen Welt in ausreichender Menge bezahlbare Impfstoffe, Tests und Medikamente für alle zugänglich sind, kann die Abwärtsspirale aufgehalten, Not gemindert und können Leben gerettet werden. Nur so lässt sich der Weg in eine gesellschaftliche und wirtschaftliche Normalität ebnen. Ein globales öffentliches Gut für alle? Echte globale Gerechtigkeit? Die Initiative signalisierte eine der Situation angemessene Kehrtwende bei der Art, wie Forschung, Entwicklung, Preissetzung und Verteilung von Arzneimitteln heute funktionieren. Und es ist deshalb umso fataler, dass es sich wiederum nur um Worthülsen handelte. Inzwischen ist man zum Business as usual zurückgekehrt, zum Leidwesen der Armen. Denn Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien, die USA und andere, die es sich leisten können, vereinbarten bereits Vorabkäufe mit Pharmafirmen, um sich die knappen Medikamentenbestände und zukünftige Impfstoffe zu sichern. Dabei übernimmt die öffentliche Hand sogar das vollständige Risiko bei noch nicht als wirksam erwiesenen Impfstoffen. Fantasiepreise, die intransparent und sehr wahrscheinlich völlig unabhängig von den tatsächlichen Forschungs- und Entwicklungskosten sind, werden dabei von den Firmen aufgerufen und von den wohlhabenden Staaten zugesichert. Alle anderen müssen sich hinten anstellen. Obwohl es nötig ist, Impfstoffe, Medikamente und Tests so rasch wie möglich im globalen Maßstab in ausreichender Menge zu produzieren, gibt es keinen verpflichtenden Austausch von Forschungsergebnissen mit Ländern, die über Produktionskapazitäten im globalen Süden verfügen. Erfolglos warb die WHO mit einem Solidarity Call to Action vor einen Covid-19-Technologiepol. Unterstützt wurde dieser hauptsächlich von Ländern des globalen Südens. Von Solidarität ist nichts mehr zu spüren. Anstatt dafür zu sorgen, dass der globale Bedarf so schnell wie möglich gedeckt wird, können Pharmafirmen auch weiterhin durch Patentmonopole und weitere Exklusivrechte Impfstoffe, Tests und Medikamente künstlich verknappen. So schloss die Firma Gilead beispielsweise im Fall des Medikaments Remdesivir ganz Südamerika aus einer Belieferung mit günstigeren Generika aus. Wohlhabende Staaten kaufen sich in Firmen mit vielversprechenden Impfstoffkandidaten im eigenen Land ein. Sie stellen Milliarden an Fördergeldern für Forschung und den Ausbau von Produktionskapazitäten im eigenen Land bereit, ohne jegliche Bedingungen beispielsweise hinsichtlich der Preissetzung daran zu knüpfen. Auch die im Frühjahr affekthaft aufgestellten Exportverbote für medizinische Schutzausrüstung offenbaren, wie trotz schöner Worte, eine Art Medizinprodukte-Nationalismus vor globale Solidarität gestellt wird. Einmal mehr zeigt sich derzeit, dass das medizinische Innovationssystem dabei versagt, das Menschenrecht auf Gesundheit zu verwirklichen. Immer wieder werden wichtige Medikamente und Impfstoffe künstlich verknappt, sind lebensrettende Behandlungen für PatientInnen weltweit unbezahlbar. Und immer wieder wird die Forschung zu Krankheiten vernachlässigt, deren Behandlung als nicht rentabel gilt. Begründet werden die hohen Preise mit enormen Forschungskosten. Unter den Tisch fallen dabei gern die Milliardensummen öffentlicher Forschungsförderung, die den Firmen zufließen. Das zeigt das Beispiel des Tuberkulose-Medikaments Bedaquiline der Firma Johnson & Johnson. Dort lag der Anteil öffentlicher Gelder an der Medikamentenentwicklung sogar deutlich über dem der Hersteller. Und dennoch verlangte Johnson & Johnson zunächst einen Preis, der für 80% der Erkrankten unbezahlbar war. Erst infolge einer weltweiten Kampagne von Ärzte ohne Grenzen hat Johnson & Johnson den Preis deutlich gesenkt, wenngleich nicht alle Länder diesen erhalten. Dass die horrenden Preise rein gar nichts mit den tatsächlichen Forschungs- und Entwicklungskosten zu tun haben, sondern danach gesetzt werden, was der Markt hergibt, offenbart auch ein Bericht der WHO zu Krebsmedikamenten. Längst sind exorbitante Medikamentenpreise nicht mehr nur ein Problem im globalen Süden. Selbst in Europa wird etwa der Zugang zum Hepatitis-C-Medikament Sofosbuvir in manchen Ländern rationiert, weil es zu teuer ist. Die Firma Gilead brachte das Mittel, das 12 Wochen eingenommen werden muss, in den USA zu einem Preis von 84.000 US-Dollar auf den Markt. Dabei sind die 1000 Dollar pro Pille weder durch die Produktionskosten von unter einem Dollar noch durch die Entwicklungskosten gerechtfertigt. Ebenso wacker wie der Mythos der notwendig hohen Preise hält sich die Vorstellung, allein exklusive Patentmonopole könnten dafür sorgen, dass Impfstoffe, Diagnostika und Medikamente tatsächlich auch entwickelt werden. Die Patentinhaber sind für 20 Jahre die alleinigen Anbieter auf dem Markt, können völlig frei Preise setzen und andere Hersteller daran hindern, bezahlbare Generika zu produzieren. Alles im Sinne der Profitmaximierung. Das aber führt nicht nur zu vielerorts unbezahlbaren Preisen, sondern auch dazu, dass vor allem jene Medikamente in den Fokus der Forschung rücken, mit dem sich die größten Einnahmen erzielen lassen. Die medizinischen Bedürfnisse der Menschen rücken dabei in den Hintergrund. Ineffizienzen und massive Forschungslücken sind die Folge. So gab es im Jahr 2014 noch keine Medikamente oder Impfstoffe gegen die Ebola-Pandemie, obwohl eine klinische Studie bereits 10 Jahre zuvor einen wirksamen Impfstoffkandidaten gegen das Virus hervorgebracht hatte, der tausende Menschenleben hätte retten können. Der Grund für dieses Versäumnis? Ein Impfstoff versprach zu wenig Umsatz. Auch an der Entwicklung von Coronavirus-Impfstoffen gab es in den Jahren vor der aktuellen Pandemie kein gesteigertes kommerzielles Interesse. Mit der Folge, dass wir nun weniger gut vorbereitet sind, als wir es hätten sein können. Längst schlägt die WHO auch auf einem anderen Feld Alarm, dem der Antibiotika, dem Grundpfeiler der modernen Medizin. Antibiotika verlieren nach und nach ihre Wirksamkeit, weil Antibiotikaresistenzen entstehen. Das ist ein bekanntes und natürliches Phänomen. Dennoch steigen Pharmafirmen seit Jahren aus diesem Forschungsbereich aus. Die Entwicklung neuer Antibiotika bleibt auf der Strecke. Obwohl der medizinische Bedarf und die gesellschaftliche Bedeutung riesig sind, steuert die Welt angesichts dessen in ein gefährliches postantibiotisches Zeitalter. Hier zeigt sich, massive Forschungslücken und horrende Preise sind ein globales, systemisches Problem. Kommerzielle Interessen stehen im Widerspruch zum gesellschaftlichen Interesse an effektiven Arzneimitteln zu bezahlbaren Preisen. Doch sie behaupten sich nach wie vor. In der Covid-19-Pandemie zeigt sich nun einmal mehr, dass dieses System dringend geändert werden muss. Doch auch wenn die Regierungen in vielen Ländern bereit waren, das gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben zur Bekämpfung von Covid-19 radikal herunterzufahren, sind sie nicht zu radikalen Änderungen bereit, um die Gesundheitsbranche nachhaltig so zu verändern, dass sie den medizinischen Bedürfnissen von Menschen weltweit unmissverständlich Priorität einräumt. Selbst bei der jüngst gegründeten ACT-A-Plattform, in die Milliarden öffentliche Gelder fließen, verzichten die Staaten darauf, gemeinsame Prinzipien aufzusetzen. Damit hätten sie festlegen können, dass vollständige Kosten- und Preistransparenz hergestellt wird, dass Firmen mit öffentlichen Geldern entwickelte Präparate zum Selbstkostenpreis anbieten und global gerecht nach dringendstem Bedarf verteilen müssen. Dass öffentlich geförderte Covid-19-Technologien automatisch in einen Pool eingespeist werden müssen, um weltweit zum Vorteil aller rasch produziert werden zu können. Selbst der von der WHO erstellte Equitable Allocation Framework, der eine gerechte globale Verteilung von Covid-19-Arzneimitteln organisieren soll, ist weder bindend noch durchsetzbar. Durch die Vorabkäufe und andere Maßnahmen der reichsten Länder wird der Mechanismus konterkariert und droht deshalb wirkungslos zu verpuffen. Die WHO ist als Institution der Vereinten Nationen die einzige neutrale globale Instanz, die über das global legitimierte Mandat, die Expertise und die Erfahrung verfügt, adäquate Maßnahmen zum Wohle aller zu ergreifen, gerade in einer Pandemie. Dennoch erhielt sie fatalerweise von vornherein keine übergeordnete, koordinierende Rolle in der globalen Antwort auf Covid-19. Stattdessen haben philanthropische Organisationen, multilaterale Akteure wie die globale Impfstoffallianz Gavi, die Koalition für Innovationen in der Epidemievorbeugung CEPI oder die Non-Profit-Produktionsentwicklungspartnerschaft für Diagnostika FIND die Federführung inne. Gleichwohl deren Expertise wie Erfahrung wichtig und das immense Vermögen privater Stiftungen, insbesondere für die gesundheitliche Versorgung im globalen Süden, derzeit unverzichtbar ist, sollten sie doch als einzelne Akteure zwingend von unabhängiger Stelle koordiniert und kontrolliert werden und nicht selbst in einer global fundamentalen Frage koordinieren. Die dafür allein zuständige Instanz ist die WHO. Der Umstand, dass weniger als ein Viertel ihres Budgets aus verpflichtenden Zahlungen der Mitgliedstaaten besteht, der Großteil der Mittel freiwillige, auf zweckgebundene Beiträge sind und die Bill und Melinda Gates Stiftung die größte Geberin ist, zeigt jedoch, wie abhängig die WHO ist. Es ist fahrlässig, dass Regierungen Fragen der globalen Gesundheit dem Gutdünken Einzelner überlassen. Die Antwort darauf kann aber nur sein, die WHO staatlicherseits ausreichend finanziell auszustatten und sie als unabhängige Institution zu stärken. Das hilft nicht nur dabei, völlig abwegige Verschwörungserzählungen zu vermeiden, sondern auch dabei, die bestmögliche gesundheitliche Versorgung für die Menschen weltweit sicherzustellen. Immerhin hat die derzeit starke öffentliche Aufmerksamkeit, die die Entwicklung von Covid-19-Arzneimitteln erfährt, bislang verhindert, dass einzelne Firmen die globale Pandemie vollends zu ihrem finanziellen Vorteil ausschlachten können. Viele Länder des globalen Südens verschärfen derzeit ihre Kritik an geistigen Eigentumsrechten, insbesondere an den Patenten. Die im Welthandelsrecht mögliche Erteilung sogenannter Zwangslizenzen, um Generika-Herstellern auch gegen den Willen von Patentinhabern die Produktion eines Medikaments zu ermöglichen, hilft bei Impfstoffen kaum weiter, weil sie schwieriger herzustellen sind und bisweilen sogar neue klinische Studien erfordern. Notwendig wären daher ein komplettes Außerkraftsetzen von Patenten und anderen Exklusivrechten bei Covid-19 sowie ein vollständiger Technologietransfer. Doch das wird gegen die reichen Länder wohl nicht durchzusetzen sein. Damit offenbart die Corona-Krise einmal mehr, wie unzulänglich die bisherigen politischen Maßnahmen zur Entwicklung, Produktion und global gerechten Verteilung der benötigten Arzneien sind. Das muss sich dringend ändern. Kein einzelner Staat und keine einzelne Firma sollte darüber entscheiden können, wer eine notwendige gesundheitliche Versorgung erhält und wer nicht. Es dauerte rund 10 Jahre, bis lebensrettende HIV-Medikamente endlich auch den globalen Süden erreichten. Das darf sich bei Covid-19 auf keinen Fall wiederholen. In unserem letzten Artikel geht es um die sogenannten Corona-Leugner und der Artikel erschien am 1. September auf der Homepage Blick nach rechts. Es geht um das, was auch schon der Titel sagt auf dieser Homepage und ihr findet diese unter bnr.de und der Artikel wurde von Andrea Röpke geschrieben. Auf die Barrikaden. Während das Hanau-Gedenken an die Opfer rechter Gewalt aus Angst vor einer Ausbreitung des Coronavirus abgesagt wurde, ignorierten die Teilnehmerinnen der Massenproteste in Berlin Pandemieauflagen gänzlich. Nicht nur die gewaltsame Erstürmung des Reichstages verdeutlichte das autoritäre Credo der Veranstaltung. Sie hatten vorab Revolution Tag X oder Blockaden versprochen. Bis zu 40.000 Menschen folgten am Samstag den rechten Protestaufrufen nach Berlin. Die verantwortlichen Stellen in der Bundeshauptstadt stellten den Aufstandsfreudigen jedoch nur eine unverhältnismäßig kleine Zahl von 3.000 Polizeibeamten entgegen. Daran, dass die Großveranstaltung in Corona-Zeiten alles andere als ein harmloses Happening werden würde, hatten allerdings schon die zahlreichen Ankündigungen bestimmter Drahtzieher keinen Zweifel gelassen. Welcome to the Revolution, lautete der Chatname einer der Gruppen in den Netzwerken. Jürgen Elsässer vom Kompaktmagazin sprach vom wichtigsten Tag seit 1945. Eine aggressive Dynamik der Mobilisierung wurde deutlich, als trotz vorübergehendem Demonstrationsverbots wenige Tage zuvor ungehindert weiter mobilisiert worden war. Das war ein deutliches Fanal. So hoffte zum Beispiel ein führender Neurechter darauf, dass am 29. August notwendig würde, die Nacht im Freien zu verbringen, um den Protest zu verstetigen. Und Micha Ballweg vom Hauptveranstalter Querdenken soll eine tagelange Besetzung der Straße des 17. Juni angekündigt haben. Im Laufe des Tages kam es an vielen Stellen zu Ausschreitungen von rechts. Abends, als die Einsatzkräfte eine Versammlung vor der russischen Botschaft untersagten, widersetzten sich vor allem rechte Hooligans unter dem Gejohle der Menge gegen die Festsetzung durch die Polizei. Zuvor war der Vegankoch und YouTuber Attila Hildmann nach einer aufrührerischen Rede dort festgenommen worden. Das Megafon flog ihm aus der Hand und quietschte sekundenlang weiter. Immer wieder formierten sich Grüppchen von Demonstranten und bewarfen Beamte mit Flaschen. Anders als beim G20-Gipfel in Hamburg schien das jedoch keine Folgen zu haben. In der Friedrichstraße gerieten anwesende Beamte immer wieder ins Visier der wütenden Menge, weil sie neben ihren Helmen Gesichtsmasken trugen. Die waren nicht erwünscht, denn an die Corona-Epidemie mag in diesen Reihen nicht geglaubt werden. Lauthals wurden alle Träger von Gesichtsmasken aufgefordert, sie schnellstens abzunehmen. »Wir tun euch auch nichts«, hieß es immer wieder am Polizeizaun an der Ecke zur Torstraße. Tatenlos schauten die wenigen Sicherheitskräfte dem massiven Gedränge dort zu, halfen Medienvertreter nicht, die bedrängt wurden. Dicht an dicht versuchte sich die Masse an Demonstrierenden einen Weg durch die Absperrung zu erringen. Als am Samstagnachmittag die Meldung von einer Auflösung der rechten Veranstaltung über die bundesweiten Theker lief, bedeutete das keinesfalls das Ende. In riesigen Massen strömten die Teilnehmer in Richtung Siegessäule. Schnell wurde klar, dass an diesem Tag des vermeintlichen rechten Happenings unter dem Motto »Fest für Freiheit« und Frieden radikale Thesen unter den zigtausenden Anwesenden die Runde machten. Fahnen in den Farben des Deutschen Reiches wehten alle paar Meter, Transparente, die Donald Trump und Wladimir Putin huldigten, QAnon-Symboliken, weitere Symbole der Verschwörungstheoretiker wie Aluhüte waren zu sehen. Die Menge feierte neben Holzschilden, auf denen prominente Politikerinnen und Medienvertreterinnen in Häftlingskleidung abgebildet waren. Eine fröhliche Gruppe von AfDlern aus der sächsischen Schweiz trug niedliche blaue Hütchen. Alexander Tassis aus Bremen hatte sich eine LGBT-Regenbogenfahne um die Schultern gehängt. Die AfD-Bundestagsabgeordneten Robby Schlund und Carsten Hilse posierten stolz für ein Foto mit einem Schild in der Hand, auf dem der Wissenschaftler und Regierungsberater Christian Drosten als Straftäter abgebildet und mit einem »schuldig« gekennzeichnet war. Über 2 Dutzend Bundestagsabgeordnete und viele weitere Politikerinnen der Alternative für Deutschland hielten weder Abstand zu durchgeknallten Volkstribunen wie Attila Hildmann noch zur Anhängerschaft der Staatenloskundgebung vor dem Sitz des Bundestags. Interessiert an den Reichstreuen zeigte sich ein AfD-Politiker, Richter am Bayerischen Verfassungsgerichtshof. Dort vor und auf der Bühne stand den ganzen Nachmittag ein Mann, der in weiten Kreisen des rechtsextremen Spektrums bestens bekannt ist, Wolfram Narrat. Er war Redner bei der Reichsbürgerveranstaltung, kommunizierte mit den Verantwortlichen der Polizei. Narrat rief gegen 18 Uhr auf der Bühne dazu auf, mehr Platz für weitere Anhänger der Staatenloskundgebung vor dem Reichstagsgebäude zu schaffen. Der Berliner ist einer der bekanntesten rechtsextremen Hardliner in der Bundesrepublik, ehemals bei der Viking-Jugend, die 1994 wegen ihrer aggressivkämpferischen Grundhaltung der Wesensverwandtschaft mit dem Nationalsozialismus verboten wurde. Narrat machte weiter als Anwalt, Mitglied der Völkisch-Nationalen Gemeinschaft und als Aktivist der NPD. Kurz nach dem Auftritt von Attila Hildmann auf dieser Bühne brach der Sturm auf die Stufen des Reichstags los. Die sogenannten Reichsbürger fanden ungewöhnlich breite Akzeptanz. Auch auf der größeren Demonstration forderten Menschen auf selbstgemalten Plakaten Friedensverhandlungen mit den USA und Russland. Die politische Richtung der Souveränitätsfordernden trat besonders hervor. Diese Gruppe will vor allem die vermeintlich fehlende Eigenständigkeit Deutschlands wiederherstellen. Genau an diesem Punkt ergibt sich eine Schnittstelle zu neuen Rechten, wie zum Konservativismus und zum Nationalismus. Die Ansicht, die BRD sei nicht souverän, wird unter anderem von Jürgen Elsässers Kompaktmagazin, von Pegida-Anhängern oder Teilen der AfD getragen. Prominentester Anhänger ist der Mannheimer Popsänger Xavier Naidu, der sich 2011 mit dem Satz »Deutschland ist immer noch ein besetztes Land« als Verfechter dieser Theorie outete. Zwar geht die Bundesregierung von tausenden Anhängern aus, doch ein so starker Mobilisierungs- und Verbreitungsgrad, wie am Samstag in Berlin deutlich wurde, war bisher nicht erkennbar gewesen. Die Behauptung, dass sich die Bundesrepublik noch immer in den Händen alliierter Besatzungsmächte befindet, geistert seit Jahrzehnten durch die nationalistische Szene. Jetzt wurde sie so genutzt, dass man sich gemeinsam mit Putin und Trump an einen Tisch setzen wolle, um gegen Merkel zu agieren. Auf Fakten und Gegenargumente reagiert diese Szene resistent. Denn ein Friedensvertrag ist völkerrechtlich gar nicht nötig. Der Besatzungsstatus der Bundesrepublik endete 1955 mit Inkrafttreten des Deutschlandvertrags, erklärt Christoph Ohler, Professor für öffentliches Recht an der Universität Jena. Der Vertrag zwischen der Bundesrepublik und den Alliierten habe das vorher geltende Besatzungsstatut aufgelöst. Die letzten alliierten Vorbehaltsrechte endeten laut Ohler mit dem 2+4-Vertrag aus dem Jahr 1990. Dieser Vertrag wurde zwischen vier einstigen Besatzungsmächten und zwei deutschen Staaten abgeschlossen. Damit ist die Bundesrepublik vollständig souverän. »Warst du bei den Juden?«, fragte ein älterer Mann aus einer Gruppe mit Bierflaschen in der Hand einen Jüngeren, als der von einem Gespräch mit Transparentträgern am Brandenburger Tor zurückkam. Auf dem weißen Tuch stand »Grundgesetz, direkte Demokratie und Erhaltung unserer christlich-jüdischen Kultur, freie Bürger für Deutschland«. Deutlicher Antisemitismus schwang bei zahlreichen Besuchern und Redebeiträgen der Veranstaltung mit. Ziele von Aggressionen waren neben Angela Merkel, Jens Spahn und Bill Gates, vor allem Soros und Rothschild. Willkommen fühlten sich in Berlin auch Vertreter der NPD, Udo Vogt, Ex-Europaabgeordneter und Klaus Bayer, sowie ein ganzer Tross von Mitstreitern warben großflächig für die neu aufgemachte deutsche Stimme. Jens Büse, zuständig für internationale Kontakte der Rechtsextremisten, feierten den Tag als Erfolg. Auch die militante Kleinstpartei, der Dritte Weg, war vertreten, allerdings weniger auffällig. Das System sei gefährlicher als Corona, lautete deren Parole. Unter den Teilnehmern des Massenprotestes befanden sich unzählige bekannte Rechtsextremisten. So waren die Bruderschaft Deutschland, die Division Erzgebirge oder der Kameradenkreis um Nils Narisch und Henrik Ostendorf vertreten. Aus Dortmund kamen Robin Schiemann, Michael Brück und Alexander Deptola angereist. Mike Swallig, Patrick Wieschke und Gerd Ulrich, ehemals heimattreue deutsche Jugend, fielen Beobachtern der Szene auf. Neben Anhängern der Vandalen Berlin fühlten sich Identitäre auf dem Gelände wohl. Begeistert klatschten Mitglieder der Neo-Atamanen aus dem mecklenburgischen Klaber im Getümmel der Straße des 17. Juni zu den Redebeiträgen, die auf Großbildleinwänden übertragen wurden. Bereits am Abend zuvor hatte sich eine Schar völkisch Gesinnter um Nikolai Nerling zu Volksmusik eingefunden, darunter auch Anhängerinnen der Anastasia-Bewegung. Es war eine breit gefächerte rechte Szene, die sich in Berlin versammelt hat und einen gemeinsamen ideologischen Nenner in der Ablehnung von multikultureller Gesellschaft und Demokratie findet. Man ließ sie gewähren. Die Polizei stellte nur wenige Beamte in die Menge ab. Hunderte Meter entfernt, hinter dem Tiergarten dagegen, reihten sich Einsatzwagen aneinander. Der Jenaer Wissenschaftler Matthias Quent erklärt im Interview mit dem Vorwärts: Zunächst bräuchten wir eine wissenschaftliche Klärung der Frage, wie groß der Anteil derjenigen eigentlich ist, die nicht systemfeindlich gesinnt sind. Wenn in Chatgruppen mit 150.000 Mitgliedern zum Umsturz aufgerufen wird und niemand widerspricht, stellt sich schon die Frage, ob unter den 36.000 Demonstranten in Berlin die Antidemokraten nicht doch die Mehrheit sind und die viel Sympathien für Aktionen wie die am Reichstag haben. Nicht umsonst hätten diese Demonstrationen unter den AfD-Anhängern die höchsten Zustimmungswerte. Das war der linke Medienspiegel im September. Alles weitere findet ihr online unter medienspiegel.blackbox.org. Und tschüss.